1 Live. Noob und Nerd. Die WG mit Manuel. Dennis. Ruffelkopter. Und Sie. Sie. Dennis. Wohnzimmer. Boah, ich bin so aufgeregt. Unser Cola-Brunnen wird voll supi. Das wird so geil. Hola, Jungs. Hi, Sie. Warum steht eine Kloschüssel im Wohnzimmer? Für Ignoranten ist es vielleicht eine Kloschüssel. Für Experten ist das der erste Cola-Brunnen der Welt. Darin ist eine gesunde Melange aus Coca-Cola, Pepsi, Dr. Pepper, Fritz-Cola, Jolt, Freeway-Cola, River-Cola, Topstar-Cola. Und der Kinder-Cola von Aldi. Bitte? Und geh bitte nicht ins Bad, da ist unser Labor. Da extrahieren wir aus Mezzomix und Schwippschwapp die Cola. Bitte? Okay, lasst uns den Cola-Brunnen starten. 3, 2, 1, los! Sieh, du darfst als erstes dein Glas in die Kloschüssel halten. Gott sei Dank, unser Vermieter kommt. Tag, ihr Knopfzellen. Tag, Herr Braunschweig. Die Jungs blockieren die ganze Wohnung für einen Cola-Brunnen. Jungs, so geht das nicht. Da, hört ihr? Da fehlt noch Crystal Pepsi. Ich hab noch eine Dose im Safe. Geil! Oh. Erlebt Noob und Nerd live bei Best of 1 Live Comedy. 23. August, Zeltfestival Ruhr, Bochum. Alle Infos auf 1live.de.